Hallo und herzlich willkommen zu Filmatik, der Filmpodcast. Ein Schüler bespricht Filme mit mir, Darian Migge. Ja, es ist jetzt schon Folge 5 und es ist 4 Monate her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. 4 Monate sind eine lange Zeit. Und jetzt dachte ich so, jetzt wo ja, also wenn ihr euch die in 20 Jahren anhört, ist das jetzt nicht mehr aktuell, jetzt kommt ein bisschen aktuelles Zeug. Wenn ihr jetzt alle zu Hause hockt und hoffentlich nicht Corona habt, sondern in Quarantäne oder mit Ausgangsbeschränkungen zu Hause sitzt, dann könnt ihr ja jetzt gerne mal hören. Ich werde nachher noch ein paar Tipps vorlesen, die ihr machen könnt. Und wie gesagt, genießt es. Wie gesagt, ich dachte jetzt so, wo sowieso jetzt so viele zu Hause sind, mache ich jetzt mal ein paar, vielleicht mehr Folgen. Ich werde mal gucken, aber ich versuche jetzt ein bisschen mehr das zu machen. Ja, aber heute soll es nicht nur um Corona gehen, sondern wie gesagt Folge 5. Und für alle, die jetzt sagen, ach Mann, ich wollte doch meinen Zeichentrick filmen. Das hatte ich nämlich in den Kommentaren. Ja. Es ist kein Zeichentrickfilm, den ich euch heute vorstellen werde. Es ist wieder, wenn ihr das so sagt, ich will es nicht sagen, aber wie gesagt, ein Film, den vielleicht nicht jeder mag, ein Film, der aber so, irgendjemand hat das, glaube ich, geschrieben, so, der nur Jungs anspricht. Es kommt jetzt nochmal dieser Film. Dieser Film gehört zu einer Filmreihe. Ich werde jetzt nicht die ganze Reihe besprechen, weil das wäre zu lang. Ich versuche jetzt auch mal andere zu machen und danach andere Filme zu machen. Vielleicht Zeichentrick, aber vor allem Realverfilmung, die dann aber auch wirklich, glaube ich, für jeden was sind. So, und es soll natürlich heute auch nicht mal, ich war zuletzt bei Avengers, ein Rätsel fehlen. Was für ein Film das ist. Ihr würdet es wahrscheinlich sowieso schon lesen haben, aber ich mach's nochmal. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ja, heute soll's um Batman gehen. Batman 1989, der schöne alte Film mit Michael Keaton. Ja, es ist ein alter Film, aber für sein Alter ist es ein, finde ich persönlich, sehr guter Batman-Film. Das Batmobil ist grandios toll, finde ich. Und wie gesagt, ich werde jetzt wieder die Story behandeln. Dann werde ich noch, wie gesagt, noch ein bisschen was zum Film aus meiner Sicht sagen. Und ich versuche heute, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, die eine Folge, Forrest Gump, glaube ich, die Qualität war nicht so gut. Das kam davon, dass ich dauernd gegen das Kabel gestoßen bin und dadurch das Mikrofon gewackelt hat. Ich hoffe, das wird jetzt heute besser. Ich gebe mir Mühe. Ja. Dann fange ich mal an. Ich lese jetzt erstmal was vor und danach dichte ich mir das sozusagen selber. Also gucke ich mal, wie ich euch noch den Film beschreibe. Der Millionär Bruce Wayne wurde als Kind Zeuge des brutalen Mordes an seinen Eltern und bekämpft seitdem als maskierter Rächer Batman Korruption und Verbrechen in Gotham City. Sein gefährlichster Gegner ist der irrsinnige Joker, der die Stadt mithilfe tödlicher Chemikalien vernichten will. Während Batman den Kampf mit dem Verrückten aufnimmt, spürt die attraktive Reporterin Vicky Vale der wahren Identität des maskierten Rächers nach und gerät dadurch in tödliche Gefahr. So, das war jetzt da. Ich versuche euch den Film jetzt ausführlicher zu sagen. Es ist ein alter Film. Wie gesagt, ich warne euch jetzt nicht mehr. Es ist ein alter Film. Ob ich jetzt spoilere oder nicht, ist ja sowieso eigentlich fast egal. Ja, in der Großstadtlegende Gotham scheint es wahr zu sein, dass eine menschengroße Fledermaus Straßengangster verhaftet, sag ich jetzt mal so, oder zur Strecke bringt. Und weil sich die auch häufen, die Diebstähle und Verbrechen in Gotham City. Und Polizeichef Gordon legt sogar eine Akte an, obwohl eigentlich niemand an die übergroße Maus glaubt. Auch Journalist Alexander Knox und Fotografin Vicky Vale glauben der Geschichte und begeben sich auf die Suche nach dem geflügelten Rächer. Auf einem Spendenball treffen sie auf dem Gastgeber, nämlich Multimillionär Bruce Wayne, der die Person hinter dem Fledermauskostüm ist. Der neue Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent, Achtung Leute, ich springe hier einmal kurz durch. Harvey Dent wird hier nicht Two-Face. Harvey Dent ist ja sonst Two-Face, das wird er aber nicht. Zu den Schauspielern kommen wir gleich noch. Verspricht verängstigt Bevölkerung, den Unterweltboss Carl Grissom den Richter zu überführen. Grissom, also es ist so ein Verbrecherboss Grissom, ahnt, dass seine rechte Hand Jack Napier seine Nachfolge anstrebt und bereits eine Affäre mit seiner Geliebten, dem Fotomodel Alicia, hat. Er lockt Napier in die als Chemiefabrik Axis getarnte Geldwäscheanlage, und da muss sich Napier dann gegen die anrückende Polizei unter der Leitung des korrupten Leutnants Eckhart verteidigen. Da trifft dann der Gangster, er schießt dann Eckhart. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall taucht dann Batman auf. Batman und Napier müssen dann noch ein bisschen kämpfen. Und dann erleidet Napier sein Schicksal. Er fällt vom Steg und fällt ein Bottich voller Säure. Und ja, Napier überlebt und unterzieht sich einer Schönheitsoperation, je nachdem, wie man das nennen will, aber mit sehr primitiven Umständen. Er hat dann eine gebleichte Haut und wegen seinem blutroten Grinsen, verzerrten Mund, nennt er sich nun Joker. Zunächst stillt er seinen Rachedurst und bringt Grissom um. Auch einige führende Köpfe des Verbrecher-Sehen-Hans, die seinen Anspruch, Grissom-Platz an der Spitze zu übernehmen, nicht gutheißen, müssen sterben. Wayne verbringt eine gemeinsame Nacht mit Wayne, jedoch will er sich von seinem Auftrag als Batman nicht ablenken lassen, so dass die Entwicklung ihrer Beziehung ins Stocken gerät. Der Joker führt Whale in die Irre. Er lädt sie ein zum Abendessen im Gothamer Museumsrestaurant. Whale erscheint in dem Glauben, von Wayne eingeladen worden zu sein. In seinem wahnhaften Kunstgeschmack verbessert der Joker, der kommt dann nämlich in das Museum, die kostbaren Gemälde alter Meister im Museum mit Säure und Neonfarben, nachdem er sämtliche Gäste und Angestellte im Museum mit Gas außer Gefecht gesetzt hat. Dann präsentiert der Whale Alicia, deren Gesicht er mit Säure verärzt hat. Die sei seine Form von Kunst und er will von der Fotografin Whale, dass sie sein Werk dokumentiert. Dann entscheidet Batman und rettet sie aus dem Museum, bringt Whale nach einer Verfolgungsjagd mit Jokers Verbündeten in die Bathöhle in seinem Hauptquartier. Dort übergibt Batman Whale eine Liste von Produkten, die der Joker vergiftet hat. Dieser versetzt verschiedene Kosmetikprodukte mit toxischen Axis-Chemikalien, was bereits mehrere Menschenleben gekostet hat. Batman konnte die schädlichen Produkte jedoch identifizieren und durch Wales Veröffentlichung mit der Presse Schlimmeres verhindern. Genau, da möchte ich einmal einspringen. Der Joker macht dann so eine Art Werbeshow im Fernsehen. Das können auch die im Fernsehstudio nicht überspringen. Und wie gesagt, dann so, nimm dieses Produkt. Wie gesagt, dieses Produkt ist aber giftig. Und Bruce oder Batman findet dann halt heraus, dass man, wenn man zwei bestimmte Produkte zusammennimmt, dass die dann nur immer zusammenschädlich sind. Dann entschließt Wayne sich, Whale seine nächtliche Intimität preiszugeben. Bevor es jedoch dazu kommt, werden sie beide in Whales Apartment vom Joker überrascht. Wayne erkennt in Joker den Mörder seiner Eltern, die in seiner Kindheit einen Raubüberfall Napiers zum Opfer fielen und wird jenem unnachtsamen Moment vom Joker scheinbar erschossen. Wayne, der sich zuvor mit einem Serviertablett aus Metall unter dem Jackett ausgerüstet hat, überlebt unverletzt und verschwindet ungesehen aus dem Apartment, nachdem auch der Joker gegangen ist. Wayne nimmt sich vor, den Tod seiner Eltern durch den Tod des Jokers zu rächen. In der Folge besucht Wayne, wo sie erfährt, dass sich diese hinter der Batman-Maske verbirgt. Der Joker macht dann eine große Parade. Er lockt die Menschen, indem er Geld verstreut. Er macht sich nämlich nicht viel aus Geld und versprüht dann noch ein bisschen Giftgas bei dieser Parade. Batman kann zwar die Access-Fabrik zerstören und mit seinem Flugzeug, dem Batwing, die Stadt ein weiteres Mal retten, doch bringt der Joker das Batwing zum Absturz und entführt Wayne in den Glockenturm der Kathedrale, wo es zum finalen Kampf zwischen Batman und dem Joker kommt. Während der Joker provozierend mit Wayne im Scheinwerferlicht inzwischen verständigten Polizei tanzt, wird Batman von Jokers Männern attackiert. Er kann jedoch alle ausschalten und der Joker schließlich stellen. Mit einem gezielten Schlag befördert er den Schurken über die Brüstung des Glockenturms, doch konnte er dieser sich auf dem Sims retten und zieht Batman und Wayne ebenfalls über die Brüstung. Die klammern sich dann am Abgrund und der Joker versucht, sie lachend zum Absturz zu bringen. Dann kommt ein Hubschrauber und sammelt ihn ein, doch mit Hilfe Batmans Greifhakens wickelt er den um den Fuß des Jokers und an einer steinernen Statue fest. Als der Hubschrauber aufsteigen versucht, löst sich die Statue und reißt den Joker in den Tod. Joker hat dann noch so ein, ich kenne das nicht, aber so ein Lachsäckchen. Ich weiß es nicht. Und das lacht dann halt dieses Ding. Im Zuge einer Pressekonferenz enthüllt Polizeichef Gordon das Bat-Signal, womit die Bewohner Batman rufen können. Wayne steigt währenddessen in Waynes Limousine. Sein Butler Alfred Pennyworth erklärt ihr, dass Wayne etwas später kommen würde. Mit einem Schmunzeln blickt Wayne zu den Dächern der Stadt hinauf. Auf einem der Gebäude steht eine düstere Gestalt, deren Gewand wie die Flügel einer Fledermaus. So. Quelle Wikipedia. Falls jemand fragt. Ja, dann meine persönlichen Fakten nochmal zum Film. Ich finde den Film super. Er ist toll, er ist halt noch alt und die Effekte sind natürlich auch alt, aber gerade weil sie so alt sind, sind sie wieder modern. Also nicht modern, aber cool. Ich finde, es sind tolle Schauspieler, haben sie sich ausgesucht. Also Michael Keaton spielt ja den Batman, finde ich grandios gut, wie er den spielt. Und was ich nur sagen würde, der Joker, ich habe hier stehen, lustiger mit Anführungsstrichen Joker. Der Joker ist aufgekratzt. Er ist böse, aber nicht, wie kann man das sagen? Kann man irgendwie nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie gesagt, so, ich finde ihn nicht lustig in dem Sinne, sondern so böse irgendwie, so böse, verschmitzt. Wie kann man das sagen? Ihr wisst bestimmt, was ich meine, hoffentlich so, mit bösem Witz irgendwie kann man das sagen. Und er ist natürlich böse. Also nicht, dass ich den Joker gut finde. Ja, kommen wir, wie gesagt, müsst ihr euch selber vorstellen, wie ich das meine. Kommen wir zu den Schauspielern. Wie gesagt, Schauspieler. Michael Keaton spielt Batman. Großartiger Schauspieler, finde ich. Woher ich Michael Keaton noch kenne, er spielt den Bösen in Spider-Man Homecoming. Da spielt er den bösen Vulture. Jack Nicholson spielt den Joker. Kim Basinger spielt Wiggy Whale. Und hier, Billy Dee Williams spielt, hier steht Two-Face, das ist aber falsch, er spielt Harvey Dent. Also ist ja eigentlich die gleiche Person, aber er bleibt hier wirklich Harvey Dent. Billy Dee Williams, wenn euch das nicht gleich was sagt, es ist Lando Calrissian aus den Star Wars Filmen. Michael Gogg, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, spielt Alfred. Pat Hingle spielt Jim Gordon. Und ja, dann kommen eigentlich nur noch ein paar andere Schauspieler. Ja. Die Produktion, das Ganze ist im Hause DC entstanden. Also Batman ist ja DC. Wie gesagt, Green Lantern war ja auch DC, aber ich glaube, das war es erstmal mit DC. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann Justice League, Superman, die ganzen neuen Filme mal reinziehen werde, weiß ich nicht. Ja, deutscher Titel Batman, Originaltitel ist auch Batman. Produktion ist das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Die Originalsprache ist Englisch, Erscheinungsjahr 1989, die Länge 121 Minuten. FSK ist ab 12 freigegeben. Die Regie hat Tim Burton. Tim Burton hat auch Regie geführt. Ich gucke noch mal schnell nach. Regie hat er auch gespielt in... Ich muss ja noch einmal nachgucken. Er hat in Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, da hat er auch die Regie geführt. Tim Burton. Ja. Wie gesagt, Tim Burton. Ja. Drehbuch Sam Hamm, Warren Scarron. Produktion Peter Cooper, John Peters. Musik Danny Elfman. Die Musik in dem Film finde ich sehr, sehr schön. Die mag ich, die Musik. Kamera Roger Pratt. Schnitt Ray Lovejoy. Ja. Wie gesagt, ich finde den Film ein sehr gelungenes Stück. Er ist spannend. Was ich immer noch gesehen habe, er hat ja seine Maske auf und da sieht man ja seine Augen. Um die Augen ist er schwarz geschminkt. Das sieht man da ziemlich, also sieht man manchmal. Batman 2 habe ich auch geguckt. Batman, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube 1991. Korrigiert mich sonst in den Kommentaren. Da reißt er sich sozusagen die Maske ab. Und eine Szene davor sieht man ihn nochmal und da ist diese Farbe weg, weil er reißt sich das ab und hat darunter natürlich nicht seine schwarze Farbe. Da sieht man das nochmal genau. Ja, wie gesagt, toller, toller Film. Ich mag den sehr gerne. Ist mein Lieblings-Batman-Film. Und ja. Ich wollte jetzt noch einmal kurz sagen, was sonst noch so los ist in der Filmwelt. Da kann ich ja euch nochmal die neuesten News von mir berichten. Disney Plus ist in Deutschland. Ja, yeah. Da sind alle Star Wars Filme enthalten, außer Episode 9. Also Star Wars Filme. Da sind laut meinem Stand alle Marvel-Filme drin. Könnte aber sein, dass da auch ein oder zwei nicht drin sind. Aber da könnt ihr auch schön alle durchgucken. Und es gibt natürlich die coole, coole Star-Wars-Serie. The Mandalorian. Baby Yoda, Baby Yoda. Ja. Wie gesagt, Disney Plus ist jetzt in Deutschland. Und ich dachte, kann euch ja jetzt nochmal einen Tipp geben. Wenn Kinder mich hören oder so, oder auch Erwachsene, ich glaube, das ist für auch deren Kinder interessant, habe ich hier eine Serie, die kann man sich umsonst ansehen, auf SWR Kindernetz. Ich packe euch den Link rein. Sie heißt Der Krieg und ich. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg, wie Hitler an die Macht kam und so weiter. Es gibt da unterschiedliche Sichten aus unterschiedlichen Ländern. Es sind 8 Folgen. Und da ist dann immer ein Kind. Und aus dieser Sicht des Kindes wird dann erzählt. Das ist sehr gut gemacht. Ich habe die alle Folgen gesehen. Es ist super. Kann man sich jetzt vor allen Dingen ansehen. Es ist schön. Ich mag's. Und ich gebe euch heute nochmal zwei Tipps. Schlaulicht. Der Schlaulicht-Podcast, nicht nur für Kinder, ist ein Podcast, wo ich alle Folgen schon gehört habe. Sie haben hier jetzt 69 normale Folgen. Und ich finde, den Podcast ist sehr gut. Da reden drei, vier, also drei Leute und noch, ja, ich sag jetzt einfach vier, miteinander. Und es besprechen manche Themen, also Wasser hatten sie, Gift hatten sie. Sie hatten so viel, das Leben hatten sie jetzt. Da haben sie echt viel, das machen sie großartig. Sie verpacken es im Moment so ein bisschen, kann man sagen, in ein Hörspielformat. Ich mag's sehr. Wie gesagt, hört gerne mal rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Und jetzt gibt es im Moment Schlaulicht viral. Und da geht es dann um den Coronavirus und jeden Tag kommt dann eine neue Folge, außer am Wochenende. Es ist super. Also wie gesagt, die Information, wie sie die rüberbringen, großes Lob nochmal hier, spreche ich an Schlaulicht aus. Wunderbar. Super. Wie gesagt, ich versuche euch die ganzen Links reinzupacken in die Beschreibung, sonst müsst ihr einfach mal googeln, ist leicht. Ja. Und wie gesagt, ich wollte euch nochmal sagen, schreibt gerne Kommentare. Schreibt, welche Filme ich nehmen soll, wie gesagt, wenn es geht, keine Zeichentrickfilme. Und wie gesagt, ich mag Zeichentrickfilme. Nicht gegen Zeichentrickfilme, aber im Moment bin ich nicht so auf den Zeichentrick. Ich hatte jetzt bei Disney Plus. Ja, wir oder ich habe Disney Plus. Da gibt es einen Film und den werde ich gucken. Der ist, glaube ich, auch für Kinder, für alle Zielgruppen. Und den werde ich mir angucken, bestimmt. Und vielleicht mache ich dazu dann eine Folge. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, schreibt mir Filme, schreibt mir Sachen. Und vielleicht mache ich dann nochmal wieder das ein oder andere Feedback-Special. Und wie gesagt, auch wenn ich mal lange nicht aufnehme, bleibt dran, bitte. Wie gesagt, bleibt dran. Vielleicht könnt ihr ja auch noch ein, zwei anderen Bescheid sagen, dass es diesen Podcast gibt, dass die mal reinhören können. Aber eigentlich möchte ich das. Wie gesagt, ja. Ich freue mich immer auf euch. Ich freue mich, dass ihr mich hört. Darauf freue ich mich immer. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Tschüss.